Drinnen konnte ich die Rakete, die mich verfehlt hatte, träge durch das Grau segeln sehen, die Spitze leicht nach oben gestellt. Sie würde im gleichen Moment verdampfen, indem sie auf der anderen Seite wieder austrat, da sich die gesamte kinetische Energie, die sie bei der abrupten Verlangsamung auf 16,3 Meter pro Sekunde verloren hatte, in Wärme umwandelte. 9 Menschen lagen mit den Gesichtern nach unten, ganz in der Nähe der Feldgrenze. Für mich kam das nicht unerwartet, aber es gehörte zu den Dingen, über die wir gegenüber der Truppe Stillschweigen zu bewahren hatten. Ihre Anzüge waren unversehrt, sonst hätten sie es nicht ins Innere der Kuppel geschafft. Aber vermutlich hatten sie während des Erdbebens oder auf der Flucht die Isolierschicht beschädigt, die sie gegen das Stasisfeld abschirmte. Beim Eindringen in das Feld war dann jegliche elektrische Aktivität in ihren Körpern zum Stillstand gekommen, was den sofortigen Tod zur Folge hatte. Und da sich kein Molekül schneller als mit 16,3 Metern pro Sekunde bewegen konnte, sank ihre Körpertemperatur auf 0,426 Kelvin ab und sie gefroren auf der Stelle. Ich konnte mich nicht dazu überwinden, einen der Toten umzudrehen, um den Namen auf dem Helm zu entziffern. Dafür war jetzt keine Zeit. Wir mussten so etwas wie ein Verteidigungssystem aufbauen, bevor die Taurier die Kuppel stürmten. Falls sie beschlossen, die Sache auszutragen, anstatt einfach abzuwarten. Durch umständliches Gestikulieren gelang es mir, alle im Zentrum der Kuppel zu versammeln, unter dem Heck des Schiffes, wo die Waffen gestapelt waren. Davon hatten wir genug, denn wir waren von der dreifachen Anzahl an Verteidigern ausgegangen. Nachdem ich jedem einen Schild und ein Kurzschwert ausgehändigt hatte, ritzte ich ein paar Worte in den Schnee. »Gute Bogenschützen?« Fragezeichen. »Hand hoch?« Ausrufezeichen. 5 meldeten sich freiwillig. Ich wählte 3 weitere aus, um alle vorhandenen Bogen einzusetzen. 20 Pfeile pro Bogen. Sie waren die wirksamste Fernwaffe, über die wir hier drin verfügten. Die Pfeile ließen sich in ihrem langsamen Flug fast nicht ausmachen und besaßen tödliche Spitzen aus diamanthartem Kristall. Ich gruppierte die Verteidiger im Kreis um das Schiff, dessen schräge Landestützen einigen Schutz vor Geschossen von hinten boten, und stellte zwischen je 2 der Bogenschützen 4 weitere Leute auf. Davon waren jeweils 2 mit Speeren, einer mit einer Hellebarde und einer mit einer Streitaxt sowie einem Dutzend Wurfmessern bewaffnet. Mit dieser Anordnung konnten wir den Feind theoretisch auf jede Distanz bekämpfen, vom Rand des Stasisfelds bis zum Handgemenge. In der Praxis hatten sie bei einem Zahlenverhältnis von etwa 600 zu 42 leichtes Spiel. Selbst wenn sie ohne Schild und nur mit einem Stein bewaffnet hier eindrangen, konnten sie uns vermutlich im Handumdrehen platt machen. Vorausgesetzt, sie kannten die Eigenschaften des Stasisfelds. Aber das war anzunehmen, da sie in jeder anderen Hinsicht auf dem neuesten Stand der Technik zu sein schienen. Ein paar Stunden lang rührte sich überhaupt nichts. Unsere Langeweile erreichte den Grad, der gerade noch möglich ist, wenn man auf den Tod wartet. Kein Mensch, mit dem man reden konnte. Nichts zu sehen außer der ewig grauen Kuppel, dem grauen Schnee, dem grauen Raumschiff und einer Handvoll identischer grauer Soldaten. Und nichts zu hören, zu schmecken oder zu riechen, mal abgesehen vom eigenen Körper. Diejenigen unter uns, die sich immer noch für die Schlacht interessierten, hielten Wache am unteren Rand der Kuppel und warteten darauf, dass die ersten Taurier auftauchten. Aus diesem Grund reagierten wir etwas verzögert, als der Angriff schließlich doch kam. Er erfolgte nämlich von oben, ein Pfeilehagel, abgeschossen von Katapulten, der etwa 30 Meter über dem Boden die Kuppel durchstieß und genau auf das Zentrum des Feldes zielte. Wir hatten Glück, dass wir nur 5 Leute verloren. Zu ihnen gehörte Schubik, eine Bogenschützin. Ich nahm ihre Waffe an mich, und wir stellten uns auf einen baldigen Sturmangriff ein. Er blieb aus. Nach einer halben Stunde schritt ich den Kreis der Verteidiger ab und gab durch Gebärdensprache zu verstehen, dass jeder, der eine Gefahr kommen sah, unverzüglich seinen rechten Nebenmann anstoßen sollte. Dieser würde das Signal weitergeben, bis reihum alle gewarnt waren. Diese Anweisung rettete mir vielleicht das Leben. Der zweite Pfeilehagel kam ein paar Stunden später und von schräg hinten. Ich spürte den Stoß, schubste meine Nachbarn an, wirbelte herum und sah die Wolke in die Tiefe stoßen. Ich riss den Schild hoch. Sekundenbruchteile später prasselten die Pfeile dagegen. Ich legte den Bogen beiseite, um 3 Pfeile aus dem Schild zu ziehen. In diesem Moment begann der Bodenangriff. Es war ein unheimlicher und zugleich eindrucksvoller Anblick. An die 300 Taurier drangen Schulter an Schulter von allen Seiten in das Feld ein. Sie rückten im Gleichschritt vor, Rundschilde vor sich haltend, die kaum groß genug waren, um den mächtigen Brustkorb zu schützen. Sie schleuderten ähnliche Pfeile wie die, mit denen sie eben noch das Stasisfeld überschüttet hatten. Ich stellte den Schild vor mir auf, er hatte am unteren Ende kleine Stützen, und mit dem ersten Pfeil, den ich abschoss, wusste ich, dass wir eine Chance hatten. Er traf den Schild eines Tauriers, durchschlug ihn glatt und bohrte sich in den Anzug des Gegners. Es war ein einseitiges Massaker. Die Wurfpfeile waren ohne den Überraschungseffekt nicht besonders wirksam, nur wenn einer von hinten über meinen Kopf hinwegsegelte, spürte ich ein Kribbeln im Nacken. Mit 20 Pfeilen erwischte ich 20 Taurier. Sie schlossen die Lücke, sobald einer fiel. Man musste nicht einmal genau zielen. Nachdem ich meine Pfeile verbraucht hatte, versuchte ich ihnen ihre eigenen Wurfgeschosse zurückzuschleudern. Aber das brachte nichts, da ihre Schilde gegen die leichten kleinen Dinger voll ausreichten. Wir hatten mehr als die Hälfte der Angreifer mit Pfeilen und Speeren getötet, bevor sie in den Bereich der Nahkampfwaffen kamen. Ich zog meinen Säbel und wartete. Das Zahlenverhältnis betrug immer noch gut 3:1. Als sie sich bis auf 10 Meter vorgearbeitet hatten, kamen die Leute mit den Chakras zum Einsatz. Obwohl die wirbelnden Scheiben gut zu erkennen und länger als eine halbe Sekunde vom Werfer zum Ziel unterwegs waren, reagierten die meisten Taurier ähnlich hilflos wie auf die Pfeile. Sie hoben einfach den Schild, um die Gefahr abzuwehren. Aber die rasiermesserscharfen, gehärteten Klingen schnitten durch das leichte Material wie Kreissägen durch Karton. Die ersten Nahkämpfe wurden mit den Hellebarden ausgetragen, 2 Meter langen Metallstangen mit doppelt geschliffenen Klingen und Reißhaken am vorderen Ende. Die Taurier hatten eine kaltblütige oder je nach Ansicht tapfere Art, mit den Dingern umzugehen. Sie packten einfach die Klingen und starben. Wenn unsere Leute versuchten, den Toten die Waffe aus den starren Fingern zu entwinden, hieben taurische Kämpfer mit langen Krummschwertern auf sie ein. Außer den Schwertern setzten sie noch eine Art Bola ein, ein elastisches Seil mit 10 Zentimeter langen Stacheln an einem Ende, die mit einem kleinen Gewicht beschwert waren. Es war eine für alle Beteiligten gefährliche Waffe. Wenn sie ihr Ziel verfehlte, schnellte sie unberechenbar zurück. Aber sie traf ziemlich oft, da sie unter den Schilden eindrang, sich um die Knöchel wickelte und die Anzüge aufriss. Ich stand Rücken an Rücken mit Eriksson, und wir schafften es säbelschwingend, die nächsten Minuten zu überleben. Als die Taurier bis auf einige Dutzend Kämpfer geschrumpft waren, machten sie einfach kehrt und verließen die Kuppel. Wir schickten ihnen ein paar Pfeile hinterher und erwischten noch 3 von ihnen, aber eine richtige Verfolgung wollten wir nicht riskieren. Sie hätten es sich anders überlegen und erneut angreifen können. Von unseren Leuten waren nur noch 28 am Leben. Der Boden ringsum war mit etwa 10-mal so vielen toten Tauriern übersät, aber das bereitete uns keinerlei Befriedigung. Wir mussten damit rechnen, dass sie ihre Attacke wiederholten, diesmal vielleicht mit 3 frischen Hundertschaften. Wir gingen von einem Toten zum anderen, bargen Pfeile und Speere und nahmen wieder unsere Plätze um die Maschine ein. Niemand machte sich die Mühe, die Hellebarden einzusammeln. Ich zählte die Verteidiger. Von den Offizieren außer Charlie und Diana noch Wilbur und Schidlowska. Hillebo hatte den Nahkampf mit der Hellebarde nicht überlebt. Rutkowski lebte, aber Orban war einem Wurfpfeil zum Opfer gefallen. Nach einem langen Tag des Wartens gewannen wir den Eindruck, dass sich der Feind für eine Zermürbungsstrategie entschieden hatte, anstatt erneut auf einen Sturmangriff zu setzen. Immer wieder kamen Pfeile durch, aber nicht in Schwärmen, sondern einzeln, zu zweit oder in Zehnergruppen. Und aus allen Richtungen. Wir konnten nicht immer auf der Hut bleiben. Alle 3 bis 4 Stunden trafen sie einen von uns. Jeweils 2 von uns schliefen auf dem Generator des Stasisfeldes. Da er sich direkt unter dem Schiffsrumpf befand, war es der sicherste Platz in der Kuppel. Hin und wieder tauchte ein Taurier am Rand des Feldes auf, wohl um nachzuschauen, wie viele von uns noch am Leben waren. Manchmal schossen wir mit Pfeilen nach diesen Kundschaftern, damit wir nicht aus der Übung kamen. Nach 2 Tagen blieben die Pfeile aus. Ich hielt es für möglich, dass die Belagerer einfach keine mehr hatten. Vielleicht hatten sie aber auch beschlossen, mit dem Bombardement aufzuhören, sobald unsere Zahl auf 20 Überlebende geschrumpft war. Es gab allerdings eine Alternative, die ich für wahrscheinlicher hielt. Ich trug eine der Hellebarden an den Rand des Feldes und schob sie nach draußen, nur ein kleines Stück. Als ich sie zurückzog, war die Spitze geschmolzen. Ich zeigte sie Charlie und er schaukelte vor und zurück. Die einzige Möglichkeit, in einem Anzug zu nicken. Den Trick hatten sie schon öfter angewandt und damit auch schon einmal ein Stasisfeld vernichtet. Sie nahmen die Kuppel unter konstantes Laserfeuer und warteten, bis wir es nicht mehr aushielten und den Generator abschalteten. Inzwischen saßen sie vermutlich in ihren Schiffen und spielten das taurische Äquivalent von Skat. Ich versuchte nachzudenken. Es war nicht leicht, sich in dieser abweisenden Umgebung für längere Zeit auf etwas zu konzentrieren. Die Einschränkung unserer Sinneswahrnehmungen machte uns so nervös, dass wir uns alle paar Sekunden umschauten. Wovon hatte Charlie vor kurzem gesprochen? Es fiel mir nicht ein, irgendetwas, das zu jenem Zeitpunkt noch nicht funktioniert hätte. Das war alles, woran ich mich erinnern konnte. Dann kam es mir wieder in den Sinn. Ich winkte alle zu mir und schrieb in den Schnee: Nova-Bomben ausladen, zum Rand des Feldes tragen, Feld verschieben. Schidlowska wusste, wo an Bord sich das geeignete Werkzeug befand. Zum Glück hatten wir alle Eingänge offen gelassen, ehe wir das Stasisfeld einschalteten. Sie waren elektronisch gesteuert und hätten bei der Kälte längst nicht mehr funktioniert. Wir holten uns ein Sortiment Schraubenschlüssel aus dem Maschinenraum und kletterten ins Cockpit. Dort löste Schidlowska eine Bodenplatte, die den Einstieg zum Bombenschacht freigab. Normalerweise hätte in dem engen Gang totales Dunkel herrschen müssen, aber das Stasisfeld erfüllte den Einstieg mit dem gleichen trüben, schattenlosen Licht, das die gesamte Kuppel erhellte. Da der Raum zu eng für uns beide war, blieb ich draußen und schaute zu. Die Klappen zum Schacht konnten im Notfall manuell geöffnet werden. Schidlowska betätigte eine Handkurbel, und schon war das Hindernis beseitigt. Die Nova-Bomben aus ihren Gestellen zu holen, war weniger einfach. Nach einigem Überlegen ging er noch einmal in den Maschinenraum und kam mit einer Brechstange zurück. Er hebelte eine der Bomben heraus, ich die andere, und dann rollten wir sie aus dem Schacht. Als wir aus der Maschine kletterten, hatte Unteroffizier Akajow die Bomben bereits in Arbeit. Um die Dinger manuell scharf zu machen, musste man lediglich die Zünder abschrauben und ein wenig in der Elektronik herumstochern, um den Verzögerungsmechanismus und die Sicherheitsschaltkreise unbrauchbar zu machen. Je 6 Leute pro Bombe schleppten die Dinger zum Rand des Feldes, wo wir sie nebeneinander ablegten. Dann winkten wir den 4 Leuten, die an den Tragegriffen des Feldgenerators bereitstanden. Sie hoben ihn an und gingen 10 Schritte in die entgegengesetzte Richtung. Die Bomben verschwanden, als der Rand des Stasisfeldes über sie hinwegglitt. Es gab keinen Zweifel, dass die Bomben losgingen. Sekundenlang war es draußen so heiß wie im Innern eines Sterns, und selbst das Stasisfeld nahm davon Notiz. Etwa ein Drittel der Kuppe glomm einen Moment lang in einem düsteren Rosa, ehe das ewige Grau zurückkehrte. Wir spürten einen vagen Beschleunigungsdruck, wie in einem langsamen Aufzug. Das bedeutete vermutlich, dass wir zur Kratersohle absanken. Es hatte wenig Sinn, darüber nachzudenken, ob der Untergrund fest war oder ob uns das zähe, geschmolzene Gestein einfangen würde, wie Bernstein eine Fliege. Wenn Letzteres geschehen sollte, konnten wir uns vielleicht mit dem Gigawatt-Laser des Kampfschiffs einen Weg in die Freiheit brennen. Zumindest 12 von uns. »Wie lange?« kratzte Charlie in den Schnee zu meinen Füßen. Das war eine sehr berechtigte Frage. Ich wusste nur, wie viel Energie die beiden Nova-Bomben freisetzten. Aber ich hatte keine Ahnung, wie groß der Feuerball bei der Detonation und damit die Hitze im Moment der Detonation oder wie tief der dabei entstandene Krater gewesen war. Dazu musste man die Beschaffenheit des Gesteins in unserer Umgebung kennen. Ich schrieb: »Schwer zu sagen, eine Woche?« Der Schiffscomputer hätte es mir in einer tausendstel Sekunde verraten können, aber er schwieg. Ich kritzelte Gleichungen in den Schnee, um die maximale und die minimale Abkühlungsdauer auf 500 Kelvin zu ermitteln. Angajow, dessen Physikkenntnisse auf einem neueren Stand waren als meine, stellte auf der anderen Seite des Schiffs seine eigenen Berechnungen an. Während ich auf eine Spanne zwischen 6 Stunden und 6 Tagen kam, allerdings hätte das Gestein bei 6 Stunden die Wärmeleitfähigkeit von reinem Kupfer besitzen müssen, bekam Angajow für die Extreme 5 Stunden und 4,5 Tage heraus. Ich stimmte für 6 Tage, wobei keiner außer mir ein Mitspracherecht erhielt. Wir schliefen viel. Charlie und Diana spielten Schach, indem sie die Züge in den Schnee ritzten. Ich selbst konnte mir die veränderten Positionen der Figuren einfach nicht merken. Ich rechnete meine Zahlen mehrmals nach und kam immer wieder auf 6 Tage. Dann überprüfte ich Angajows Gleichungen. Sie schienen ebenfalls zu stimmen, aber ich blieb bei meinem Resultat. Es würde uns nicht umbringen, zusätzlich 1,5 Tage in den Anzügen zu bleiben. Wir diskutierten ohne größere Aggressionen im Stenogrammstil. An dem Tag, da wir die Bomben nach draußen gerollt hatten, waren wir noch 19 gewesen. Daran hatte sich nichts geändert, als ich 6 Tage später die Hand auf den Schalter des Generators legte. Was würde uns da draußen erwarten? Ganz sicher hatten wir sämtliche Taurier in einem Umkreis von mehreren Kilometern um den Explosionsherd getötet. Aber vielleicht hatten sie weiter weg eine Reservetruppe stationiert, die nun geduldig am Kraterrand auf unser Erscheinen wartete. Zumindest konnte man eine Hellebarde durch das Feld schieben und sehen, ob sie unversehrt blieb. Ich verteilte die Leute gleichmäßig über die Fläche, damit sie uns nicht mit einem einzigen Schuss erledigten. Dann legte ich den Hebel herum, bereit, ihn sofort zurückzureißen, falls etwas schiefgehen sollte.